Ich bin auch raus. Ich habe eine 1000er Leitung und muss mir die noch teilen. Das ist ein gutes Argument. Achso, ich habe die Aufnahme gestartet. Ich versuch's mal. Ah, wunderbar. Gut. Ja, dann haben wir die Formalie hinter uns und können eigentlich auch gleich anfangen direkt. Genau, organisatorisch. Was gibt's da von eurer Seite was? Falls nein, würde ich gerne kurz einen Punkt ansprechen. Der ist schon etwas älter, beziehungsweise kam bei der Marina zur Sprache. Wir haben, oder also zumindest ich habe es tatsächlich bei der ersten Sitzung nach der Marina schlicht vergessen. In der zweiten Sitzung weiß ich jetzt nicht, ob Christus es angesprochen hat. Da war ja ich nicht da, weil ich im Urlaub war. Das Thema Vorstände, Mailadressenverteiler. Habt ihr das schon angesprochen? Ich werte euer Schweigen mal als Nein. Also es geht um Folgendes. Christos hat auf der Marina, da hatten wir, also Klaus, Christos und einige andere Leute, die für Christos Sachen machen, mal gesprochen, Christos hat den Wunsch geäußert, er möchte gerne eine Liste mit allen Mailadressen aller Vorstände, die aktuell tätig sind, also auf allen Ebenen. Sämtliche Kreisvorstände, Bezirksvorstände, Gebietsvorstände, Landesvorstände und so weiter für sämtliche aktuellen Gliederungen. Das ist für mich eine Sache, wenn das einer alleine zusammenstellt, wird der da ziemlich durchknallen dabei und wird wahrscheinlich auch nicht alle erwischen. Die Landespolgefs haben da für ihre Länder einen deutlicheren Überblick. Dementsprechend würde ich das gerne an dieser Stelle an euch weitergeben und ihr schaut dann, wie weit ihr eine solche vollständige Liste habt, und wenn ihr sie nicht habt, dann informiert ihr wiederum eure nächsten Untergliederungen und so weiter, sodass wir am Schluss quasi alle eine vollständige Liste haben und die dann auf Bundesebene zusammenführen können, um einen gesamten Verteiler zu haben, damit zum Beispiel sämtliche Aktionen oder ähnliche Geschichten viel besser verbreitet werden können, wenn jeder einzelne Vorstand gezielt darüber in Kenntnis gesetzt wird, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Unterschriftensammlung läuft. Das war so die Idee dahinter. Was willst du denn haben? Vorstand-Ad oder willst du wirklich die Adresse von jedem einzelnen Mitglied haben? Jedem einzelnen Vorstandsmitglied? Nein, es geht wirklich um die Vorstand-Ad, also damit wir auch nicht, damit diese Liste auch wirklich aktuell bleibt und wir die nicht irgendwie jedes Mal aktualisieren müssen, wenn irgendjemand neu gewählt wird. Also die Mailadressen, die konkret an den Vorstand als Ganzes gehen und hoffentlich auch permanent bleiben. Aber die Frage ist halt, einerseits weiß man die Gliederungen nicht alle auswendig und dann gibt es halt auch recht viele Gliederungen, die halt vielleicht mal existiert haben, wo vielleicht sogar die Mailadressen noch existieren, aber die Gliederungen nominell nicht mehr. Kreisverbände, die aktuell keinen Vorstand haben, die quasi aufgelöst sind und so weiter, da macht es dann natürlich keinen Sinn, die mit auf diese Liste draufzuschreiben. Und die nächste Frage, wohin mit diesen Adressen? Das ist eine gute Frage. Der Mailverteiler selbst ist ja von Christos direkt angefragt worden. Ich hielte es für sinnvoll, dass also irgendwo, das ist eine verdammt gute Frage, wir haben uns die Frage so nicht gestellt. Das kläre ich noch. Das ist jetzt eine blöde Antwort, aber ich würde tatsächlich... Okay. Also, nee, bevor ich jetzt irgendeine falsche Adresse sage und da landen auf einmal lauter Daten und der Datenschutzbeauftragte richtet mich damit dem Großschwert hin auf den Bundesparteitag, sage ich jetzt lieber erstmal noch... gucken wir erstmal, dass wir die Listen zusammenbekommen und dann gucken wir, wo wir das am sinnvollsten sammeln können. Red meine ich nämlich nicht, dass wir da eine Entscheidung getroffen hatten. Also ich habe das jetzt quasi hiermit an euch weitergegeben und kann deswegen davon ausgehen, dass ihr das dann weitertragt. Also wenn ihr die komplette Liste nicht habt, wie gesagt, gebt das einfach eurem Gensek oder gebt das euren Untergliederungen und so weiter. Okay, ja, wir haben die letzten selber alle abgefragt. Ich glaube, Niedersachsen könnte da relativ schnell was liefern. Jo, wir hätten das auch binnen 5 Minuten, aber ich wüsste ja nicht, wohin. Ja, wie gesagt, ich kläre das nochmal und dann sammeln wir das einmal sinnvollerweise. Ich weiß nicht genau, wie sensitiv diese Daten dann sind, weil je nachdem können wir entweder sagen, wir schreiben die hier ins Pad oder wir schreiben sie in ein geschlossenes Pad oder wir müssen sie verschlüsselt an eine Piraten-Mail-Adresse schicken und so weiter. Also ich bin mir da nicht sicher, bevor ich jetzt was Falsches sage und dafür auf die Nuss kriege, verweise ich da auf nächste Woche. Solange wird das warten können. Ja gut, die meisten Kontaktadressen dürften ja über die entsprechenden Wiki-Seiten oder die Websites der Gliederung ohnehin öffentlich sein. Also da sehe ich eigentlich keine großen Probleme, solange es die allgemeinen Adressen sind und teilweise auch die personalisierten. Eben, bei uns wäre das auch so. Wir haben halt jetzt noch 5 auf Kreisebene und das war's. Also ich sage jetzt mal so, wenn ihr beide der festen Überzeugung seid, das ist kein Problem, dann dürft ihr sie natürlich auch gerne gleich hier ins Pad reinschreiben, dann haben wir das erledigt, ich weiß, wo sie stehen und um die zusammengefasste Liste kümmere ich mich dann an irgendeinem Ort, wo sie eben nicht problematisch wird. Ich hatte halt jetzt nur, ich bin da eigentlich bei euch, ich habe nur letzten Endes keine Lust, den Kopf dafür hinhalten zu müssen, wenn ich jetzt halt aus dem Bauch heraus was sage und das ist dann doch falsch. Das ist also, ich möchte einfach kein Risiko eingehen. Verschieben wir das sinnvollerweise auf nächste Woche, sind ja heute auch nicht alle da. dann hast du sicherlich auch den entsprechenden Sammelort, sodass wir das dann komplett machen können. Genau, machen wir das einfach so. Vor allem, weil Christos tatsächlich heute ebenfalls entschuldigt ist, kann ich den jetzt auch nicht recht fragen. Also schauen wir das für nächste Woche. Bis dahin können sich ja die Polgers, die es jetzt nicht aus dem Kopf wissen, mal kurz überlegen, wie das ist. Na gut, ja. So viel zum Orga-Krams. Top 1 laufende Projekte. Punkt, fragt dein MDB. Haben wir was dazu? Scheint nicht so zu sein. FSA 15. Da soll jetzt am Wochenende was in Kloppenburg gewesen sein. Weiß da irgendjemand was drüber? Es gibt einen Ort namens Kloppenburg? Ja, den gibt's, aber das habe ich gerade verwechselt. Nee, das war ein CSD, der da stattfinden sollte. Vergiss es einfach. Okay, gut. Selbst dann muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wo Kloppenburg liegt. Von daher, das sagt vermutlich dann auch viel über den CSD und die FSA aus. Aber gut, egal. Freiheitsserver, ist da der Slash da? Auch nicht. Wahlkampf Baden-Württemberg? Auch nicht. Wahlkampf Rheinland-Pfalz? Jürgen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jürgen gerade noch beschäftigt ist, aber wir kommen ja später nochmal zu ihm. Insofern überspringe ich das jetzt an dieser Stelle mal kurz. Sachsen-Anhalt? Da jemand da? Sind heute sehr dünn besetzt. Gut, das wäre weit der Top 1 gewesen. Top 2, Christos ist entschuldigt. Bernd ist wohl laut, wenn jemand Pet trauen darf, auch entschuldigt. Wir kommen zum Punkt Analysen und Kommentare zu anderen Parteien. Was hat sich denn da in der letzten Woche getan? Okay, jetzt sind scheinbar einige Leute gerade rausgeflogen. Seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Ich bin wieder da. Ich bin auch wieder da, ja. Ja, wenn ich mir gerade oben die Wartehalle anschaue, dann war das offensichtlich nicht nur ich. Da hatte gerade kurz der Server Schluck auf. Na gut, soll passieren. Wo waren wir stehen geblieben? Analysen der anderen Parteien. Wer hat da was? Also ich glaube, das Große und Ganze hatten wir in den letzten Sitzungen ja schon aufgeschrieben, wo die sich jetzt gerade alle breit machen. Mir ist auch nicht bewusst, dass da jetzt in der letzten Woche irgendwas aufgepoppt wäre, wo die bislang noch nicht aktiv waren. Ja, die einzige Sache, die mir vielleicht noch einfällt, da weiß ich aber nicht, ob wir das letzte Woche schon klein wenig angeschnitten haben, war der Bereich Panoramafreiheit auf EU-Ebene und die FDP. Das wäre das Einzige, was mir einfällt, was nicht schon seit einer Woche läuft. Okay, aber da habe ich ja so einen Stil von Sekur mitbekommen, der meinte auf N24, dass da eine Öffnung hinsichtlich dieser Thematik bei allen Parteien stattfindet. Also das, denke ich mal, ist jetzt nicht so ein Versuch der FDP, ein Alleinstellungsmerkmal herauszukitzeln. Ja, aber also ich sehe es eher als einen Versuch, uns Themen zu klauen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und es ist halt vor allem doppelt verlogen, weil die Europafraktion das halt vorher mit angeschoben hat. Seekorb auf N24? Ganz kurz am Samstag, morgen. Coolio. Das wäre das. Dann Griechenland wäre noch eine Sache, das könnte man jetzt kurz erwähnen. Ich weiß aber nicht, da hat sich keine Partei in der Form wirklich positioniert in einer Form, als dass es überraschend wäre. Ich meine, klar, Neokons sind neokonservativ, SPD verrät, aber das sind ja alles leider keine Neuigkeiten. Des Weiteren ist außerdem Wasser nass und Salz salzig. Also mir ist da zumindest jetzt in der letzten Woche nichts unter die Finger gekommen, wo ich gesagt hätte, das hätte ich noch weniger erwartet. Also ich finde schon den nationalen Patriotismus der SPD bemerkenswert. Stimmt, das ist tatsächlich ein Punkt. Das ist sehr lustig gewesen. Das kann man mitnotieren. Sigmar Gabriel möchte eine patriotischere SPD. Sozialer Patriotismus, Entschuldigung. Sozialer Patriotismus. Ich sage jetzt nicht, an was das erinnert. Sonst kriege ich wieder auf die Nase. Aber das darf sich jetzt jeder selber überlegen und vielleicht erkläre ich das danach im Open Mic. Gut. Wir kommen weiter zu. Ja, gibt's noch, oder ich frage nochmal kurz in die Runde, gibt's sonst noch aktuelle Neupositionierungen oder Aktionen oder Kampagnen von anderen Parteien, die wir kennen sollten? Bloß nochmal eine Frage zu Top 1, Jeffrey, auch wenn ich jetzt ein bisschen spät dran bin. Was ist denn mit der Aktion Stopp VDS? Gut, danke. Tatsächlich ist es so, ich bin da immer so ein bisschen, was diese fest aufgeführten Punkte angeht, bin ich immer ein bisschen darauf angewiesen, dass man mir die sagt. Dann schreibe ich es in die Protokollvorlage und habe sie dann sozusagen als To-Do's da. Von daher können wir Aktion Stopp VDS hier durchaus aufnehmen. Ich schreibe das auch gleich noch ins Musterprotokoll rüber, sobald mir jemand dann das Wort abnimmt sozusagen. Ist ein guter Punkt, dieses 100.000 Unterschrift gegen die Vorratsdatenspeicherung, was du meinst, ne? Jo, genau. Genau, danke dafür erstmal. Kann dazu noch jemand was Genaueres zum Stand sagen? Also ich habe mitbekommen, dass Bundesgeschäftsstelle erzählte, dass bei ihr bereits die ersten Briefe und Mails und so weiter dazu eintrudeln. Ich kann keine Quantitäten geben, aber irgendjemand anders vielleicht? Scheint leider nicht so zu sein, oder? Was man noch sagen könnte, kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Was man noch sagen könnte, wäre, der Seekor hat auf dem Hessen-Parteitag gesagt, dass wenn zu diesem Thema Infostände gemacht sind, man die etwas größer ankündigt, dass der Bufo wohl bereit wäre, mit einzelnen Mitgliedern die Infostände zu besuchen, damit man dies etwas besser bewerben könnte. Gut, danke für die Info. Das wusste ich auch noch nicht. Gut, weiterer Redebedarf oder Informationen? Ja, vielleicht eine Frage. Gibt es so eine Art Musterformulare oder so schon? Ja. Und vielleicht Flyer etc., Material einfach? Ja, ich habe es eingetragen, Zeile 78 ist eine Wiki-Seite, weil die StopVDS.de-Domain seit Wochen nicht richtig geroutet und verlinkt wird. Das ist etwas peinlich, sage ich jetzt mal. Aber im Wiki, auf dieser StopVDS-Wiki-Seite stehen zwei Formulare bereit. Einmal für Sammelunterschriften und einmal für Einzelunterschriften. Die kann man weiternehmen dafür. Prima, danke. Gut. Skara, kannst du kurz den Link vielleicht hochkopieren zum StopVDS-Punkt? Ah, perfekt. Steht schon drin und ich trage jetzt auch gleich nochmal die offizielle Seite nach. Bei mir funktioniert die nämlich ganz gut. Perfekt. Gut, dann glaube ich, können wir gleich weitermachen mit den Landespolgifs, soweit ich das überblicke. Baden-Württemberg, ist der da? Philipp Köhngeter? Scheint nicht so zu sein. Olaf Konstantin Krüger? Liga-Dealer? Ist entschuldigt. Okay, gut, dann gucke ich mal kurz drüber und schaue, was das Wesentliche ist. Vorbereitungen, Bundesparteitag und Landesparteitag, sowie Vorbereitung Netzpolitikkongress. Sonst Teilnahme an der Tagung von Bündnis 90 Die Grünen, Leben und Lernen im digitalen Zeitalter. Arbeit am Webseitendesign. Ach, das war dieses Corporate Design Treffen. Das hatte ich ganz verpasst. Und dann des Weiteren Fachgespräche mit Bundestagsabgeordneten Dr. Anton Hofreiter ist ausstehend. Die FSA in München kommt am 10.10. Die Organisation läuft über Arnold Schichler. Genau, dann stehen noch die üblichen Termine drin fürs Love Bayern Mumbles, für das Team Polgef Bayern, SG Presse und so weiter. Und das wäre es an wichtigen Punkten erstmal. Ja, das wäre das. Fragen beantworte ich heute per E-Mail an Liga-Dealer. Dementsprechend können wir hier auch gleich weiterspringen. Der Gregor Schröder aus Berlin, ist der heute da? Scheint nicht so zu sein. Dann können wir gleich weitermachen mit unserem Neuzugang. Thomas Langen, bitteschön. Und dann mache ich jetzt gleich das mit dem Musterprotokoll. Naja, bei uns war jetzt gestern die konstituierende Sitzung des Landesvorstandes. Aufgabenverteilung und so ein Kram. Ihr hattet darum gebeten, dass der Ansprechpartner Presse euch mitgeteilt wird. Das ist bei uns der 1V, steht im Pad, ja, und hier für die Polge-F-Runde bin ich jetzt auch bestätigt. Das war es eigentlich im Wesentlichen. Große Aktionen finden im Moment nicht statt. Und habt ihr Planungen für die Zukunft? Aus dem Vorstand heraus noch nicht. Einzelne Gliederungen versuchen vielleicht Freiheit statt zu Freiheit statt Angst zu machen. Steht aber noch nichts fest. Alles klar, danke dir. Gut, dann weitermachen wir mit Bremen. Christian heißt, das ist auch nicht mehr aktuell, oder? Da war Vorstandsneuwahl. Glaube ich, das ist falsch im Kopf. Nee, das stimmt. Die hatten auch Vorstandsneuwahl, aber die haben auch so ein weißes System und konnten mir, zumindest als ich das letzte Mal gefragt habe, noch nicht sagen, wer bei ihnen die Aufgabe des Polgef übernimmt. Okay, gut. Wir müssen oder können davon ausgehen, dass vielleicht der aktuelle nicht mehr stimmt. Na gut, aber das sind Details, dann fragen wir da nochmal nach. So, Hauke Upphüs, Hamburg. Auch nicht da. Hessen, Alex Schnapper, jetzt nimm mir mal das Wort ab, damit ich mich um das Musterprotokoll kümmern kann. Ja, lang kann ich nicht reden, weil ich um 21 Uhr, oder lang kann ich nicht hier dabei sein, weil ich um 21 Uhr eine dringende Landesvorstandssitzung nochmal habe, so nachwehen des Landesparteitages. Und eigentlich hatte ich auch vorgehabt, bei der Mumble der jungen Piraten dabei zu sein, aber das klappt jetzt auch nicht, weil ich hier bin. Und ja, ich bin aber eingeladen, zu einem späteren Zeitpunkt für eine mit den Yuppies zu diskutieren über aktive Mitarbeit bei Themen. Während die heute, glaube ich, muss ich erstmal über den Bufu auskotzen, habe ich zu einem konstruktiven Vorschlag eingeladen, mal was für die Zukunft zu tun. Und dann, ja, Hessen hatte ein neues Programm. Hey, wir waren so mutig und haben das Programm aus Island auf Deutsch übersetzt, angepasst und konnten ein, zwei kleine Punkte hinzufügen und Positionspapiere hinzunehmen. Es lief einigermaßen in Ordnung, der Programmparteitag. Wir hatten Gäste aus Rheinland-Pfalz und Thüringen da. Jetzt geht es natürlich darum, wie es jetzt weitergeht. Ich bin nicht ganz so glücklich, weil Punkte wie Bildung und Soziales im Programm fehlen. Das hat für Hessen eigentlich schon immer was ausgemacht. Da kann mir der Michael natürlich sehr zustimmen, glaube ich. Aber wir haben in 3-4 Monaten nochmal ein Programm, nochmal einen Parteitag, wo jetzt schon einige wieder merken, da könnte man was wieder basteln. Dann, ich habe jetzt so nicht so genau die Folge geführt, wo wir überall waren, wir waren auf einigen Demos, vielen Demos gegen Rassismus und so weiter, hatten lustige Termine mit Die Partei, kam damit in der Zeitung kurz. Wir haben viel Vorstandsfu und Arbeit. Ich bin in 2 Wochen eingeladen bei der Amnesty International Hochschulgruppe in Frankfurt mit über digitale Bürgerbeteiligung zu sprechen. Und noch viele weitere Termine, zum Beispiel Ramadan mit dem hessisch-muslimischen Unternehmerverband zu feiern. Also auf einmal werden wir wieder interessant, ernsthaft. Die Anfragen kommen gerade von den Leuten, die uns nicht verstanden haben. Die haben kapiert, dass wir ein neues Programm haben, also ein leichter, verständliches. Ich bin auch da überarbeiten, nebenher an einem neuen Flyer. Also es zeigt Wirkung, dass die Leute uns ernst nehmen, auch außerhalb der Piratenbubble. Die ganzen Netzleute, die ich kannte in Frankfurt und Rhein-Main überhaupt, die waren interessiert, was wir gemacht haben. Und fänden das nicht schlecht, wenn das Bundesprogramm auch ein wenig entschlackt würde. Aber dazu mal schauen, wie es weiterläuft. Aber auf jeden Fall ein schönes Signal, dass wir Hessen uns trauen. Vor einem Jahr sind wir noch ausgelacht worden. Jetzt wünschen sich einige LVs ähnliche Punkte, zumindest was die Kürzung des Programms betrifft. Ich würde mir sehr viel wünschen, dass mehr Beteiligung wäre. Es waren sehr wenige Piraten da, also aber wir haben Piraten aus dem kreisverbandsfreien Gebiet, wo wir waren, hinzugewonnen. Also ich möchte nur kurz hinweisen, ruhig auch mal dahin gehen, wo keine Piraten sind. Man riskiert natürlich, dass viele Piraten aus den KV-Stärkenregionen nicht kommen. Ja, Südhessen zum Beispiel war nicht so stark vertreten. Wie sonst üblich, aber wir haben neue Piraten und Menschen, die uns interessant finden, hinzugewonnen. Mal schauen, wie es läuft und wie lange wir durchhalten noch. Und jetzt heißt Programm, Flyer aufarbeiten, CSDs kommen, dann werde ich in Mainz dabei sein beim Freistaat Angst und alles Mögliche. Und so viel, das war es kurz von meiner Seite, sorry, dass es doch länger gedauert hat. Noch erwähnen, wie ist das Presseecho vor und während und auch nach dem LPT höher war als beim letzten? Genau, also der DPA, also die Anfragen waren doch groß und wir sind bei Weltfokus, also die DPA-Ticker-Meldung wurde übernommen und das war nicht schlecht. Vorher war das irgendwie so Piraten, da gab es vielleicht mal im Wiesbaden oder Südhessen Pressezentrum kurz eine kleine Meldung, aber naja, es war mehr Interesse da als früher. Also vielleicht auch daran, dass wir Kommunalwahl haben, ne? Aber mal schauen. Gut, Das sind doch alles tolle Nachrichten. Und doch etwas länger. Musterprotokoll ist dementsprechend geändert. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Der Hannes Vogt ist entschuldigt. Und wir machen nahtlos weiter mit Thomas Ganzko. Ich werde jetzt ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Also nicht zu sehr. Aber trotzdem möchte ich eigentlich gerne noch ein bisschen was von der Jupi-Sitzung mitbekommen. Ist mir gerade siebenteils eingefallen. Dementsprechend, haut rein, Jungs. Thomas. Ja, im Prinzip steht alles da. Wir haben Kommunalwahlen 2016, dafür ein Budget festgelegt auf 70.000 Euro. Wir hauen mal so ein bisschen was raus, um zu sehen, dass wir wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann auch in der Fläche bekommen. Ist halt so bei einem Flächenland. Die Hessen wissen das. Vielleicht kriegen wir dann auch beim nächsten LPT, der bei uns LMV heißt, am 24., 25., 9. ein bisschen Presseecho. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir kommen nicht auf die Idee, unser Programm so zu kürzen, wie es die Hessen gemacht haben. Aber gut, das ist eine grundsätzliche Diskussion. Brauchen wir jetzt hier nicht zu führen. Ja, ansonsten demnächst steht dann bei uns in Hannover die FSA an. Erstaunlicherweise haben die Grünen zufälligerweise dann 3 Tage vorher eine kleine Vorführung von Citizen 4 mit Konstantin Notz als Schirmherr sozusagen. Seines Zeichens ja NSA-Untersuchungsausschuss-Vorsitzender. Und mal gespannt, was da so passiert. Und gucken, wie da dann auch entsprechend Piraten auftauchen werden. Einen Tag später haben wir dann eine Einladung zum Fastenbrechen bei der Union Europäisch-Türkischer Demokraten bekommen. Also das ist eine Erdogan nahestehende Organisation, mit denen wir hier auf Hannover-Ebene schon mal programmatische Gespräche hatten und sehr viele Ähnlichkeiten festgestellt haben, wobei sowas wie die Kardinalsfrage Beitritt der Türkei zur Europäischen Union noch nicht behandelt worden ist. Da haben wir ja auch keine wirkliche Position zu. Ja, das wäre es im Prinzip. Wenn Fragen, Fragen. Ansonsten schweige ich erstmal. Gut, so viel dazu. Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann überspringen wir Nordrhein-Westfalen, weil auch Manfred Schramm entschuldigt ist. Moment, halt, nein, wir überspringen sie nicht. Ich muss mal kurz mich durch die Termine hier durcharbeiten, was hier alles drinsteht. Tag der politischen Arbeit 15.1 ist terminiert und gebucht. Treffen wie weiter, wir müssen reden und handeln, ist gebucht. Seminar Campaigning der Kommunalpolitik findet statt. Der Entwurf des E-Government-Gesetzes von NRW ist kommentiert worden durch die Fraktion. Ich kann kurz reingrätschen. Ich kann zu den einzelnen Punkten auch nicht viel mehr sagen. Masch hatte mich vorhin auf Twitter nur kurz angeschrieben, ob ich übernehmen kann. Die meisten Punkte hier im Pad sind erstmal, was so war in letzter Zeit, also schon Termine, die durch sind, wie die jetzt genannt wurden. Dann ein kleiner Überblick, was im Landtag los war. Da ist das piratigste wahrscheinlich die Aktuelle Stunde zur VDS und der entsprechende Antrag da. Kann dann ja, denke ich, in den Links nachgeschaut werden. Wir hatten auch schon angesprochen letzte Woche, dass Moni als Landtagsvizepräsidentin sich hätte wählen lassen, aber da nicht gewählt wurde, was jetzt dann von der Fraktion weiter ausgeschlachtet werden soll. Da berief man sich wohl drauf, dass es auf irgendeinem Piratenrechner einen Vorfall mit Spyware gegeben hat und das noch nicht restlos aufgeklärt wäre oder ähnliches. Aber die Hintergründe und die Reaktionen jetzt in dem Artikel der Fraktion. Was für uns sicher länger Thema sein wird, ist, dass SPD und Grüne, bei uns die Regierungsfraktionen, gerade versuchen, eine 3%-Hürde für die Kommunalwahlen einzuführen. Das würde uns Piraten ja auch treffen. Wir sind überall, wo wir angetreten sind, in den Rat gekommen, aber nicht unbedingt mehr als 3%. Also da kann man ordentlich trommeln. Was überregional vielleicht interessant ist, sind noch ein paar kommende Termine. Zum einen in Mammel am 2.7. jetzt direkt von 19 Uhr bis 20.30 Uhr zum Thema Kita-Streik und darüber hinausgehend oder das fundamentalere, gerechtere Bezahlung für Erzieherinnen und Erzieher. Am 4. und 5.7. ist CSD in Köln. Das ist dann erwartungsgemäß auch wieder eine sehr große Veranstaltung und die sehen sicher auch noch gerne Hilfe und Unterstützung. Und Dann findet im August die Gamescom statt, wo auch ziemlich viel Zielgruppe von uns rumläuft und traditionell auch ein Stand da ist. Wer da Zeit und Lust hat oder da eh hinfährt, kann sich in dem Pad ja noch verewigen und mitmachen. Und zu guter Letzt steht jetzt der Termin für den Tag der politischen Arbeit am 30.8., was dann immer wieder so ein großes Zusammenkommen und sich austauschen wird. Ja, da ist die Planung am Fortschreiten. Gut, danke dir fürs Reingrätschen. Das wäre natürlich von meiner Seite nie so gut geworden. Gibt es noch Fragen dazu? Ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil auf der Pico-Seite steht, dass dieses Seminar Campaigning in der Kommunalpolitik am 5. Juli wäre. In Bad Salzuflen. Das würde natürlich dann noch mehr Sinn machen, dass er es nochmal reingepastet hat hier. Ich schaue mal nach in meinen auf meinen Mailinglisten und melde mich dann gleich nochmal kurz oder trage es da ein. Ja, also über die Lippe-Liste, da soll es wohl auch gegangen sein. Jo, da habe ich es auch gelesen, OWL genau dasselbe. Vielen Dank auf jeden Fall, dann hat das irgendwer falsch eingetragen hier. Ja, passiert, dafür sind wir ja da. Gut, noch weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann gebe ich direkt weiter an Jürgen. Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Ja, bei uns steht natürlich alles in den Vorzeichen des Wahlkampfes für den März. Die Direktkandidaten werden so nach und nach in den einzelnen Kreisen gewählt. Die AV für die Listenkandidaten ist für Anfang, Mitte September, sehr wahrscheinlich den 13. September terminiert. Dann für die Piraten rund um Rheinland-Pfalz die Freiheit statt Angst-Demo am Samstag in Mainz zu empfehlen, die ab 14 Uhr ab dem Hauptbahnhof losgeht. Die ist diesmal... Navigo, bist du weg oder höre ich nichts mehr? Er ist weg. Ich auch nicht. Also ich höre auch nichts. Jürgen? Schreibt auch nichts. Jürgen, ich gehe erstmal kurz weiter. Wir kommen dann auf dich zurück, sobald du wieder reden kannst. Erich, Saarland. Ja, viel ist nichts zu sagen. Ich habe es ja schon reingeschrieben. Wir haben am kommenden Wochenende Landesparteitag und unsere ganze Kraft geht da rein, das Ding zu managen. Das war es eigentlich schon von unserer Seite. Gut. Kurz und knackig. Kann man mich wieder hören? Ja, man hört dich wieder. Mach ruhig weiter. Ich habe eine ganz schlechte Verbindung heute. Die Freiheit statt Angst-Demo bitte weiter bewerben. Dann die Zusammenarbeit mit den anderen LVs für die Wahlen 2016 läuft gut an. Ich möchte eine kleine Werberunde für den P-Shop einlegen, der sich wirklich zurzeit viel Mühe gibt, auch für die Wahlen 2016 voll einsatzbereit zu sein. Und ich bitte auch andere LVs, bei irgendwelchen Bestellungen, sei es Flyer, sei es Plakate etc., Druckerzeugnisse, bitte an den P-Shop denken und wenigstens anfragen. Gut, ich mach's kurz heute, weil ich sonst gleich wieder rausfliege. Gut, kurz und knackig, dann können wir das mit den Fragen auch was sein lassen, außer jemand hat was ganz Dringendes. Cool, gut. Ja. Kurze Ergänzung zu RW noch. Es war beides richtig. Das eine Seminar fand statt am 28.06. und am 5.07. gibt es das erwähnte in Bad Salzuflen. Dafür poste ich den Link nochmal rein. Wunderbar, danke dir. Gut, weiter im Text. Sachsen, Flubukur? Nicht da. Mike Sandler, Sachsen-Anhalt? Auch nicht. Kati Jasper für Schleswig-Holstein? Ebenfalls nicht. Und Jan Hacke, Thüringen? Auch nicht. Okay, gut. Das wären kurz die Polgaps gewesen. Wir fließen weiter mit den Themenbeauftragten. Urheberrecht, Programm, entschuldigt. Sozialpolitik, Gernot Reipen? Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Ich mache es auch sehr kurz. Also ich war am letzten Sonntag in Hessen beim Landesparteitag und war eingeladen, auch kurz darauf ein bisschen darüber zu berichten, über die gute Zusammenarbeit und den Arbeitskreis Soziales Hessen. Wir haben auch wieder einen Infostand der Sozialpiraten dort organisiert. Das war soweit das, was ich berichten wollte. Dann gibt es nur noch Termine, die ich aber schon ins Bett geschrieben habe. Ansonsten tun wir Dinge und es läuft ganz gut. Das war's schon. Auch hier kurz und knackig. Wer hat noch Fragen? Gut, Wolfgang Trenner, Gesundheit, da? Scheinbar nicht. Bernd Schreiner, Umwelt? Der ist entschuldigt, steht ja oben schon. Energiepolitik, abwesend wegen regionalen Termin. Landwirtschaft, Birgit Piepgras, entschuldigt, die hat im Moment, glaube ich, privat. Asylpolitik, Leto, back again. Ja, mal gerade zurück ins Bett springen hier. Moment. Ja, ich war gestern, echt das gestern, ich war gestern beim Protestcamp in Dortmund, da protestieren oder versucht eine Gruppe Syrer Aufmerksamkeit auf ihre Situation zu lenken, da die Antragsfristen total überschritten werden, also für die Bearbeitung, insbesondere was Familiennachzug angeht, was dann eine sehr, sehr existenzielle Frage ist. Ja, da muss ich noch schauen, was jetzt für uns draus wird. Ich denke, das können wir gut in unsere Serie mit einbauen. Aber ich versuche mich mal kurz zu fassen hier. Arbeit an der Artikelserie geht weiter. NRW-MDL Simone war auf Lampedusa und Sizilien und schreibt da gerade Berichte. Dann habe ich schon mal angefragt, ob sie das der Bundespage zur Verfügung stellen würde. Da sind wir gerade am gucken, wie das am besten läuft. Heute wurde ja der Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Da sind für den Bereich Asyl zwei Sachen interessant. Einmal, dass in diesem Jahr schon dreimal so viele Übergriffe oder ja Straftaten gegen Asylbewerberunterkünfte stattfanden wie letztes Jahr. 170 sind das schon. Was da negativ auffiel, war, dass Innenminister da so ein bisschen schwurbelte, als es darum ging, ob die als rechts einzustufen oder was als rechts einzustufen ist oder nicht. Also wie da die Einstufung als politische Straftat ist, war für die Journalisten etwas schwer zu durchschauen. Und als er versuchte, das zu erklären, klang es ein bisschen, als bestände da die Gefahr, dass das dann doch alles recht schnell abgleitet in ja unpolitisch privat, der möchte halt nichts neben seinem Haus haben und hätte auch gegen ein Tierheim protestiert oder das angezündet oder so. Das ist bedenklich und sollte man im Auge behalten als Tendenz. Im Bundestag wird Donnerstag das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung leider vermutlich angenommen. Da stehen auch ein paar nette Sachen drin, aber fatal ist, dass es da vor allem um die Ausweitung der Gründe für Abschiebehaft geht, also dass man auf dem Weg, den man als Flüchtling nach Deutschland nimmt, praktisch zwangsläufig den ein oder anderen Tatbestand sich zu Schulden kommen lässt und dementsprechend da jetzt Tür und Tor für weiterreichende Inhaftierungen geöffnet werden. Da haben wir bisher noch nichts an spontaner Reaktion zu. Das sieht auch eher schlecht aus, wenn ich mir angucke, wer so aktiv oder schon beschäftigt ist. Gut, alles klar. Danke dir für die Infos. Gibt's noch Fragen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Ich danke nochmal. War ein sehr guter Überblick. Danke dafür. La Lioness, Kultur und Medien, die heute da? Auch nischt. Patrick Breyer, Datenschutz. Auch nischt. Jens Stomber hat was reingeschrieben, hat aber gerade eben darauf hingewiesen im Pet-Chat, kann heute nicht reden, da er am Stammtisch ist. Dementsprechend, ich lese es kurz nur vor. Weitere Enthüllungen von WikiLeaks zur NSA-Spionage in Frankreich gab's. Das ging wohl direkt auf. Mal gucken, ob die Franzosen da ähnlich lethargisch regieren wie hierzulande, aber das muss man jetzt sehen. Und das Interessante ist also, es stammt wohl nicht von Snowden, das Material, hat aber trotzdem sehr hohe Geheimhaltungsstufe. Irgendjemand scheint da die gute Arbeit fortzusetzen. Des Weiteren, am 2. Juli kommt Ronald Pofalla in den Zeugenstand. Also der Mann, der die NSA-Affäre für beendet erklärte, muss jetzt über die NSA-Affäre, die es eigentlich seit Jahren nicht mehr gibt, auf einmal reden. Ich glaube, das wird eine gewisse kognitive Dissonanz auslösen. Aber wir sind gespannt darüber, wie er sich diesmal aus der Affäre redet. So viel dazu. Wenn es Fragen zum Thema NSA-Skandal gibt, am besten schriftlich an Zombie. Ich kann da gerade nicht mehr dazu sagen, als das, was ich vorgelesen habe. Wir gehen weiter zu Michael Melter, der, soweit ich das sehe, auch nicht hier ist. Michael Kittlaus, Yeti, für Bildung, Forschung, Wissenschaft. Bitteschön. Ja, ich kann es auch ganz kurz machen. Das Wichtigste war jetzt der Landesparteitag Hessen, wo wir leider das Bildungsprogramm nicht reingekriegt haben, das verkürzte, das Vier-Zeilen-Programm, hat aber historische Gründe, weil wir inzwischen zwei Landesparteitage mit dem Thema Bildung gesprengt haben. Ich gehe davon aus, dass wir den fix dann halt im nächsten Landesparteitag machen. Ansonsten laufen im Bildungsbereich Wissenschaft und Forschung die üblichen Arbeiten. Eine Sache außerhalb des Bereichs, was die ganzen Themenbeauftragten angeht, ich habe heute nochmal alle Kollegen angesprochen oder angeschrieben wegen dem Real-Life-Treffen auf dem BPT und einem möglichen Das ist vom Christos und vom Seko geplant worden oder angedacht worden. BeLive-Treffen im September der Themenbeauftragten, um da mal ein bisschen mehr Koordination und Gewichtigkeit in die Arbeit der Themenbeauftragten reinzukriegen. Aber das läuft nur am Rande nebenbei. Gut, alles klar. Das auch kurz und knackig. Okay, Leto, ich hab's gelesen, was du im Patch-Chat geschrieben hast. Ich bin gerade eh noch als Admin eingeloggt. Das ist in 10 Sekunden erledigt. Danke dafür. Sonst ja, so wollte ich jetzt hier nicht reinschmeißen. Ja, passt. Ich meine, sonst sowas sieht man einfach auch nicht, wenn man die ganze Zeit hin und her spielt. Ich habe ja irgendwie auch parallel 3 Tabs offen. Gut, danke dafür. Daniel Wagner, Freie Netze, ist der noch da? Scheint nicht so zu sein. Und Außen- und Sicherheitspolitik, Björn? Auch nicht, ja, das ist ja relativ sweet. Jetzt bleibt für mich noch eine Frage, die mich beim letzten Mal schon verwirrt hat. Was sollen diese letzten 5 Zeilen? Ist das einfach, also wer hat das da reingeschrieben? Das ist ja kein Copy-Paste-Fehler, dieser merkwürdige Skype-Kram. Also ich kann es eigentlich nur als Copy-Paste sehen, aber es wundert mich irgendwie jedes Mal wieder. Ich habe das jetzt beim letzten Mal einfach dann rausgelöscht. Naja, gut. Ich muss mal gucken, dass beim nächsten Mal wieder ist. Dann hat vermutlich irgendjemand das Client hier einen Bug oder ich weiß es nicht. Naja, ist dann eben so. Genau, einfach löschen. Damit ist das erledigt. Ich glaube, es ist 20.45 Uhr und wir sind fertig. Kann das sein? Das ist beeindruckend schnell heute gewesen. War ja auch nicht ganz so doll besetzt diesmal. Ja, ich glaube, dass ich sonst da, also auch wenn ich auf die Anzahl der Zuhörer gucke im Vergleich zu sonst, glaube ich, dass uns die Dingens hier, diese Yuppie-Gesprächsrunde gerade eben extrem Bandbreite klaut sozusagen. Naja, gut, dann Alex, kannst du dann die Aufnahme beenden und dann, glaube ich, schließe ich die Sitzung offiziell um 20.45 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.